haarsträubenden Fälle des Philip Maloney, heute im tiefsten Mittelalter. Der Mann, der in meinem Büro erschien, war groß und gut gekleidet. Er trug Schuhe, die vermutlich mehr kosteten als mein bester Anzug. Zudem roch er dezent nach einem Aftershave, das vermutlich teurer war als die teuerste Flasche Whisky, die ich mir je gegönnt habe. Er hieß Thorsten Ditfurth und war aus Deutschland angereist. Guten Tag. Tag. Ich suche nach meinem jüngeren Bruder. Er ist vor einem Monat spurlos verschwunden. Wenn er spurlos verschwunden ist, wären Sie kaum hier. Mein Bruder interessierte sich für das Mittelalter. Deshalb reiste er in die Schweiz. Gewisse Politiker und Melkmaschinen sind vielleicht ein wenig rückständig. Aber ganz so tief im Mittelalter sind die Menschen hier nicht stecken geblieben. Er hat im Internet von einer Gruppierung gehört, die sich für das Mittelalter interessiert. Er wollte diese Gruppe treffen. Und seither ist er verschollen. Hat die Polizei nach ihm gesucht? Ja, ja. Also die gingen davon aus, dass er persönliche Probleme hatte und Selbstmord beging. Könnte das zutreffen? Mein Bruder hat sich in der Pubertät die Pulsadern aufgeschnitten. Ich habe ihm danach versucht, meine Art des positiven Denkens beizubringen. Vielleicht ist er deshalb abgehauen. Nicht jeder will in einem teuren Anzug enden. Dieser Spleen für das Mittelalter begann vor ein paar Jahren. Anfangs fand ich es gut, dass er sich so intensiv für etwas interessiert. Ich habe ihm sogar ein antikes Schwert geschenkt. Als er dann aber bei größter Hitze in einem albernen Kettenhemd rumlief, wurde es mir zu viel. Hörte er sich auch diese schreckliche Musik an und war er blass, wie von einem Vampir ausgesaugt? Nein, mit Gothic hatte er nichts am Helm. Ihn interessierte vor allem das Rittertum. Kennen Sie den Namen der Gruppierung, der er sich anschließen wollte? Freunde des Mittelalters. Diese Gruppe existiert nicht mehr. Ich habe im Internet eine Kontaktadresse zu einer Frau gefunden. Die behauptet aber, mit der Gruppe nie etwas zu tun gehabt zu haben. Und ich soll mit der Dame reden. Finden Sie bitte heraus, was mit meinem kleinen Bruder geschehen ist. Ich bin bereit, Sie eine Woche lang zu bezahlen. Die Frau heißt übrigens sinnigerweise Ritter. Claudia Ritter. Das klang verheißungsvoll. Ich nannte ihn lang Verhandlungen und er fragte, ob ich auch Euro entgegennehme. Bereits 2 Stunden später hatte ich die Adresse jener Frau, die angeblich nichts mit den mittelalterlichen Freunden am Hut hatte. Sie arbeitete auf einem Gestüt, was durchaus schon ein Hinweis sein konnte. Was ist so ungewöhnlich daran, wenn eine Frau mit Pferden arbeitet? Ich dachte, das sei eher etwas für junge Mädchen. Frauen wie Sie sind doch aus dem Ponyalter längst raus. Meine Leidenschaft für Pferde wird hoffentlich nie abflauen. Sie sehen nicht aus wie jemand, der sich für Pferde interessiert. Das hängt ganz von der Speisekarte ab. Mich können Sie nicht schockieren. Auch nicht, wenn ich Ihnen von meiner Ritterrüstung erzähle. Sie besitzen eine Rüstung? Ein altes Familienerbstück. Mein Stammbaum geht zurück ins späte Mittelalter. Das sieht man. Wie soll ich das jetzt verstehen? Sind Sie auch im Internet auf meine Adresse gestoßen? Bin ich nicht der Einzige, der sich für die flotte Reiterin interessiert? Ein Deutscher hat mich vor ein paar Tagen angerufen. Ich weiß ehrlich nicht, wie er auf meine Adresse gestoßen ist. Schon gar nicht im Zusammenhang mit dem Mittelalter. Dann waren Sie nicht Mitglied der Freunde des Mittelalters. Sehe ich so aus, als ob ich mich für enge Korsagen und zahnlose Ritter interessieren würde? Ein nettes Mieder würde Ihnen gut stehen. Ich bin eher der Cowboy-Indianer-Typ. Soll ich Ihnen meine Sammlung von Federschmuck zeigen? Soll ich Ihnen meine Sammlung von Scalps zeigen? Das waren auch meine, die zu viel fragten. Sie sattelte schwungvoll ein Pferd, stieg auf und weg war sie. Ich blieb zurück und schaute mich ein wenig auf dem Gestüt um, fand aber nichts Ungewöhnliches vor, außer ein paar skeptischen Blicken und eine Katze, die mich anfauchte. Im Polizeipräsidium fühlte ich mich dem Mittelalter ganz nah. Na, Maloney, wurden Sie vom rastlosen Geist eines Ritters engagiert und interessieren sich deshalb für das Mittelalter? Ich suche nach einem jungen Mann, der seit längerem vermisst wird. Das kommt leider ständig vor. Junge Männer verschwinden aus Liebeskummer, Verzweiflung oder weil sie sich langweilen. Früher landeten die meisten in der Fremdenlegion, heute landen sie überall und nirgends. Der Gesuchte landete bei den Freunden des Mittelalters. Davon habe ich noch nie etwas gehört. Das Mittelalter war eine schauerliche Zeit. Keine Kultur, kein Internet und keine Kreuzworträtsel. Dafür Folter, Siechtum und stinkende Menschen. Es gab aber auch Ritter, Räuber und Burgfräulein. Das ist doch alles nur Romantik. Ich habe ein Buch gelesen. Die Autoren freut es und mir graut davor. Die Vergangenheit wird verklärt, weil man mit der Gegenwart nicht zurande kommt. Vermutlich schwärmte man im Mittelalter von den Steinzeitmenschen und der Romantik am Lagerfeuer. Auch unsere Zeit wird eines Tages verklärt werden. Mit Polizisten, die mit der einen Hand ein Kreuzworträtsel lösen und mit der anderen von ihrer Dienstwaffe Gebrauch machten. Ihnen müsste das doch alles passen, Maloney. Sie leben rückwärtsgewandt und tun sich schwer mit der modernen Technik. Wir hingegen testen ständig neue Computerprogramme. Eines zum Beispiel, das Wimpernschläger analysiert. Die verraten nämlich, ob jemand die Wahrheit sagt oder lügt. Ich verlasse mich lieber auf meinen Instinkt. Ja, deshalb sind Sie nach wie vor allein und leben am Rande des Existenzminimums. Solange Polizisten fürs Nichtstun bezahlt werden, würde ich mein bescheidenes Einkommen haben. Tun Sie, was Sie nicht lassen können, Maloney, aber tun Sie es leise und ohne die polizeilichen Ermittlungen zu stören. Für uns gibt es keinen Mittelalterfall. Zeigen Sie uns die Leiche und wir drucken Ihnen das entsprechende Formular aus. An einem Imbissstand aß ich eine Wurst, die nach nichts schmeckte, und biss in ein Brötchen, das in 1000 Krumen zerfiel. Um mich ein wenig aufzuheitern, besuchte ich die Nachmittagsvorstellung einer Komödie, die aber auch nicht komisch war. Müde fuhr ich in mein Büro und erlebte eine Überraschung. Eine flotte Reiterin wollte mich unbedingt sprechen. Ich glaube, ich bin in Gefahr. Sind wir das nicht alle? Überall lauern Umweltgifte, populistische Politiker und Talksendungen im Fernsehen. Ich habe Ihnen heute Mittag nicht die ganze Wahrheit gesagt. Das hätte mich auch gewundert, wir kennen uns ja kaum. Mir ist jetzt nicht nach einem flotten Dialog. Schade, schade, ich hätte Sie gerne in ein paar Worte eingewickelt und in einer Schreibtischschublade verstaut. Ich war Mitglied bei den Freunden des Mittelalters. Das ist ein guter Anfang, um dem guten alten Maloney näher zu kommen. Möchten Sie etwas trinken? Ich möchte, dass Sie mich beschützen. Gerne, gerne, gerne. Und vor was soll ich Sie beschützen? Vor dem oder denen, die Martin Gattiker umgebracht haben. Der Name sagt mir nichts. Ich habe heute seine Leiche gefunden. Er wurde enthauptet. Oh. Mit einem Schwert. Das weiß ich nicht. Der Anblick war entsetzlich. Man ist nirgendwo mehr sicher. Früher lauerten im Trautenheim nur Versicherungsvertreter. Heute ist es schon der Scharfrichter. Er hat eine Lagerhalle gemietet. Er wurde dort enthauptet. Auch die Lagerhallen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Überall lauert Tod und Verderbnis. Martin war auch Mitglied der Freunde des Mittelalters. Jemand will uns alle auslöschen. Sind Sie da ganz sicher? Wenn Sie möchten, zeige ich Ihnen die Leiche. Wir fuhren durch ein Gebiet, in dem viele alte Fabriken standen, aber auch moderne Türme aus Glas. In einem riesigen Lagerhaus konnte man sich verschieden große Räume mieten. Der Raum, den Martin Gattiker gemietet hatte, war nicht besonders. Martin Gatt aber vollgestellt mit Gegenständen, die aussahen wie die Kulisse zu einem Ritter- und Sandalenfilm. Das verstehe ich nicht. Sein Kopf lag da drüben und sein Körper dort in der Ecke. Ja, ich sehe weder Blut noch Hinweise auf einen Kampf. Es war heiß heute, das kann schon mal zu Bewusstseinstrübungen führen. Also ich bin doch nicht verrückt. Er lag hier und er war tot und enthauptet. So etwas bildet man sich doch nicht ein. Weshalb sind Sie hergekommen? Ich wollte mit ihm reden. Wollte wissen, ob bei ihm auch Leute auftauchten und Fragen stellten. Sie waren näher mit ihm befreundet? Nein. Wir sahen uns gerne Ritterfilme an. Das war alles. Wie viele Leute gehörten zu den Freunden des Mittelalters? Anfänglich 1 Dutzend. Es wurden immer weniger. Das lag auch an Gassmann, der die Freunde des Mittelalters gründete. Er wurde immer seltsamer, wollte Folterrituale inszenieren und so Zeugs. Kann man nicht herausfinden, ob hier Blut verspritzt wurde? Im Fernsehen können die das mit einer Flüssigkeit. Dazu benötigt man Luminol und ein spezielles Licht. Dafür ist die Polizei zuständig. Ja, dann verständigen Sie die Polizei. Aber bitte ohne meinen Namen zu erwähnen. Ich möchte nächstes Jahr in die USA. Wenn ich hier Probleme mit der Polizei kriege, werden die mich drüben in einen Hochsicherheitstrakt sperren. Ich versuchte ihr zu erklären, dass nicht alles so schlimm wie in einer Fernsehserie oder einem Nachrichtenmagazin sei, aber sie beharrte darauf, dass ich ihren Namen nicht erwähnte. Bei der Polizei wurde ich auf den nächsten Morgen vertröstet, weil die Belegschaft der Spurensicherung gerade gemeinsam einen Waldspaziergang machte, um sich weiterzubilden. Als die Spurensicherer ihre Arbeit verrichtet hatten, stand zweifelsfrei fest, dass in dem Raum ziemlich viel Blut geflossen war. Dies führte zu einigen unangenehmen Fragen, denen ich trotz allem Bemühen nicht ausweichen konnte. Üble Sache, Maloney. Wir fanden Blutspuren unterschiedlichen Alters. Es ist also mindestens zweimal Blut geflossen und nicht wenig. Allerdings muss das nicht heißen, dass hier tatsächlich jemand ermordet wurde. Vielleicht handelte es sich nur um ein blutiges Ritual. Schauen Sie sich um. Hier hat jemand einem seltsamen Hobby gefrönt. Vermutlich sieht es in Ihrem Hobbykeller nicht viel anders aus. Außer, dass er mit gelösten Kreuzworträtseln voll ist. Man muss loslassen können, Malo. Vor einem halben Jahr habe ich über 500 Hefte weiter verschenkt. Für Anfänger sind gelöste Rätsel der ideale Einstieg. Hier im Keller wurde ein Mann enthauptet. Darum sollten Sie sich kümmern. Das behaupten Sie, Maloney, weil Sie angeblich einen Tipp erhalten haben. Aber von wem? Und weshalb? Die Menschen würden gescheiter die Polizei verständigen, anstatt den Umweg über Sie zu machen. Es gibt Leute, die Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen nicht über den Weg trauen. Wer einen Dreck am Stecken hat, muss sich vor der Polizei nicht fürchten. Es stimmt zwar, dass ab und zu mal ein unschuldiger Passant irrtümlich erschossen wird, aber das ist statistisch gesehen vollkommen irrelevant. Statistisch gesehen sind auch Sie irrelevant und trotzdem treiben Sie fröhliche Unwesen. Martin Gattiker erlag enthauptet in diesem Raum. Aber Sie haben ihn nicht gesehen, sondern nur einen Tipp erhalten. Vielleicht hat sich dieser Herr Gattiker einen Scherz erlaubt und Sie sind darauf hereingefallen. Erst wenn wir sicher sein können, dass es sich um menschliches Blut handelt und ein Verbrechen wahrscheinlich ist, beginnen wir zu ermitteln. Schließlich können wir es den Steuerzahlern nicht zumuten, auf jeden Scherzball zu reagieren. Da ich mich nur selber von der Steuer absetzen konnte, lag es wieder einmal an mir, aktiv zu werden. Mein Klient zeigte sich wenig erfreut über den Stand meiner Ermittlungen, was ihn aber nicht daran hinderte, Pfeile auf eine unschuldige Scheibe zu werfen. Dart ist ein toller Sport und ein tolles Hobby. Ich lebte und arbeitete 2 Jahre in England. So. Dart spielen in einem Pub war meine liebste Freizeitbeschäftigung. Und Sie wundern sich über das seltsame Hobby Ihres jüngeren Bruders. Das hat doch nichts miteinander zu tun. Mein Bruder war besessen vom Mittelalter. Ich hingegen spiele Dart zur Entspannung. Scheiße, so schlecht war ich lange nicht mehr. Wollen Sie eine Runde mitspielen? Danke, aber ich mache mir nichts aus Pfeile werfen. Sie sollten sich um Ihren Bruder sorgen. In dem Lagerraum wurde genug Blut für 2 Leichen vergossen. Ich gehe schon seit längerem davon aus, dass mein Bruder nicht mehr lebt. Sein Mörder könnte bereits ein 2. Opfer auf dem Gewissen haben. Und weshalb unternimmt die Polizei nichts? Darüber rätseln Wissenschaftler hierzulande seit Jahren. Ich werde den Mörder überführen und die Polizei wird dafür gelobt. So läuft das hier. Mir ist doch völlig egal, wer den Mörder überführt. Hauptsache, es gibt endlich Klarheit. So, jetzt brauche ich eine Doppel-6. Ich nehme auch ein Glas. Ach, so ein Mist. Wenn Sie alleine spielen, ist es doch völlig egal, ob Sie verlieren oder gewinnen. Wer sich selber bescheißt, bescheißt auch andere. Ich spiele mit meinen Geschäftspartnern immer eine Partie Dart. Danach weiß ich, mit wem ich es zu tun habe. Und wie deuten Sie es, wenn sich jemand weigert zu spielen? Das ist entweder Intelligenz oder Feigheit. Ich finde solche Spiele albern. Ja, Sie sind ja auch kein richtiger Geschäftsmann. Woran haben Sie das erkannt? Wenn Sie den Mörder meines Bruders überführen, dann haben Sie für 1 Jahr ausgesorgt. Und was heißt das in Euro? Sie kopieren mir Ihre letzte Steuererklärung und ich überweise Ihnen das Nettoeinkommen, das Sie deklariert haben. Da es sich in meinem Beruf nicht lohnt, Steuern zu hinterziehen und mein Nettoeinkommen beschämend tief war, erwartete mich kein Vermögen, aber immerhin eine beruhigende Summe, mit der ich mir schon bald eine Mehrheit an einer der serbelnden Großbanken ergattern konnte. Deshalb suchte ich umgehend jenen Mann auf, der die Freunde des Mittelalters gegründet hatte. Genauso stelle ich mir das Mittelalter vor. Grausam, blutig und morbid. Ha. Tatsächlich aber war das Leben damals genauso langweilig wie heute. Sie haben die Freunde des Mittelalters gegründet, um mit anderen Menschen in Folter und Torturen zu schwelgen. Ach was. Ich habe das Mittelalter studiert. Vor allem das Spätmittelalter. Ich habe unzählige Bücher gelesen und Vorträge verfolgt. Aber angetan haben es mir vor allem die Ritter mit ihren Spielen, Kämpfen und Ritual. Ein junger Mann kam aus Deutschland, weil er ebenfalls vom Mittelalter fasziniert war. Titfurt, den habe ich nach Hause geschickt. Warum das? Ihr Verein hatte nicht gerade regen Zulauf. Das war mir gerade recht so. Ich bin zu alt, um ständig Einladungen und Sitzungsprotokolle zu verschicken. Der Titfurt stand eines Tages vor meiner Tür, er trug ein Kettenhemd und hatte ein Schwert dabei, das angeblich von einem sagenumwobenen Raubritter stammt. Und das hat Sie nicht beeindruckt? Der Mann war psychisch labil und er hatte einen Wirrenblick. Solche Leute taugen nichts fürs Mittelalter. Und wie hat er auf die Abweisung reagiert? Wie ein kleiner Junge, ja. Er werde es mir schon zeigen und sofort. Ja, damals beschloss ich, mit den Freunden des Mittelalters Schluss zu machen. Ich habe immer alles finanziert und einige der Mitglieder haben sich auf meine Kosten an Flohmärkten und im Internet mit allem Möglichen und Unmöglichen eingedeckt. Zum Beispiel Martin Gattiger, der einen ganzen Lagerraum füllte mit mittelalterlichem Gerümpel. Ja. Und die Nadja Eichmann, der habe ich einen Metalldetektor finanziert, dass sie damit nach alten Münzen und anderem Zeug suchen konnte. Jetzt fällt mir ein, dass ich die Eichmann und den Titfurt, nachdem die Gruppe aufgelöst war, zusammen gesehen habe. Die beiden waren ein Paar. Das weiß man heutzutage nicht mehr so genau. Die einen berühren sich kaum und leben zusammen. Und die anderen küssen sich ständig, fummeln aneinander rum, sind aber offiziell kein Paar. Im Mittelalter war das alles viel übersichtlicher. Haben Sie die Adresse von Frau Eichmann? Ja, wenn sie nicht umgezogen ist, dann wohnt sie noch immer in einer kleinen Einzimmerwohnung in einem Hochhaus am Rande der Stadt. Sie schreibt seit 5 Jahren an einem Kriminalroman, der im Mittelalter spielt. Davon gibt es aber auch schon unzählige. Es gibt sowieso zu viele Bücher, Filme und Menschen. Auch Katzen und Hunde gibt es zu viele. Eigentlich gibt es von allem zu viel. Gut, nicht für diejenigen, die nichts haben. Aber bei uns, man erstickt doch in all diesen Möglichkeiten. Ehe er mir seine gesamten philosophischen Weisheiten weitergeben konnte, suchte ich das Weite. Und das war diesmal sehr weit, am anderen Ende der Stadt. Die Schriftstellerin lebte im 11. Stock. Der Ausblick vom Balkon war toll. Der Ausblick auf Frau Eichmann war noch toller. Ich trage immer, wenn ich schreibe, ein Korsett. Ah. Und wer hilft Ihnen beim Zu- und Aufschnüren? Was geht Sie das an? Genau genommen nichts. Aber muss man immer alles so genau nehmen? Ich frage mich, ob es im Mittelalter schon so etwas wie Privatdetektive gegeben hat. Solche Fragen stelle ich mir andauernd. Leider kriege ich nie eine vernünftige Antwort von mir. Weshalb möchten Sie wissen, ob der Ditfurth und ich ein Paar waren oder sind? Weil der Ditfurth verschwunden ist und sein älterer Bruder nach ihm sucht. Er hat mir nicht gesagt, dass er einen Bruder hat. Was aber hat er Ihnen alles gesagt? Am Anfang fand ich ihn ganz interessant, aber dann wurde er mir unheimlich. Wieso? Wieso hat er Ihnen ohne zu fragen das Korsett aufgeschnürt? Er hat mir von seinem größten Wunsch, seiner Sehnsucht erzählt. Verliebte Menschen tun solche Dinge. Er war nicht verliebt. Er hat gehofft, dass ich ihm bei seinem Unterfangen helfe. Und wobei sollten Sie ihm helfen? Er wollte unbedingt einen Menschen köpfen. Real, mit seinem Schwert. Sie machte eine eindeutige Handbewegung. Der Fall hatte sich einmal um die eigene Achse gedreht. Und plötzlich war ich mir nicht mehr so sicher, ob ich von meinem Klienten ein Jahresnettoeinkommen beziehen konnte. Bevor nicht mehr als nur eine Ahnung und ein paar Indizien dafür sprachen, dass der Bruder meines Klienten am Leben war, wollte ich nicht mit der Tür ins Haus fallen. Dafür waren andere zuständig. Frau Ritter trat mit jener Vehemenz in mein Büro, die selten Gutes verheißt. Die Polizei hat mich mitten in der Nacht auf die Wache geholt und befragt. Dürfen Sie das überhaupt? Wenn Gefahr in Verzug ist, dürfen die fast alles. Sie wollten alles Mögliche von mir wissen. Vor allem aber wollten Sie wissen, wann ich Martin Gattiger zum letzten Mal gesehen habe. Das deutet darauf hin, dass jetzt auch die Polizei davon ausgeht, dass Gattiger nicht mehr am Leben ist. Aha. Ja. Besitzen Sie einen Schlüssel zu dem Lagerhaus? Ja, wir haben dort ab und zu gespielt. Sie haben mit Gattiger im Lagerhaus gespielt? Nicht, was Sie jetzt denken. Ritterspiele. Ritterspiele? Ja, wir haben uns auch Theaterstücke vorgelesen. Ach. Bis er eines Tages etwas aufdringlich wurde. Danach folgte ich seinen Einladungen nicht mehr. Und weshalb taten Sie es, als Sie seine Leiche sahen? Ja, das sagte ich doch schon. Ich glaube nicht, dass Sie mir die ganze Wahrheit gesagt haben. Als ich das letzte Mal da war, ist mir ein Schwert aufgefallen, das ich nie zuvor gesehen habe. Ein sehr schönes Schwert. Ach, und dieses Schwert wollten Sie als Andenken an die wilde Zeit im Mittelalter an sich nehmen. Ja, und da sah ich den Kopf und das Blut und das Schwert war weg. Dann hat noch jemand Zugang zu der Lagerhalle gehabt. Jemand, der mit einem Schwert eines Raubritters ins Land gereist war. Ditfurt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Martin mit dem eingelassen hat. Der hatte mehr als nur eine Schraube locker. Glauben Sie, dass er Martin enthauptet hat? Ich schwieg und sie reimte sich selber zusammen, was für mich ziemlich offensichtlich geworden war. Da ich noch immer keine echten Fakten in der Hand hatte, zögerte ich weiterhin, meinen Klienten anzurufen. Stattdessen fuhr ich zur Polizei. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Immer mehr Menschen verwechseln Spiel und Realität. Sie sehen Filme, in denen Menschen enthauptet werden und denken sich, das ist lustig, das mache ich auch mal. Darf ich raten? Sie haben die Leiche des geköpften Martin Gattiger gefunden. Üble Sache, Maloney. Die Leiche wurde in einer Burgruine außerhalb der Stadt entdeckt. Und was genau haben Sie am Tatort entdeckt? Oder wurden die Blutspuren noch immer nicht ausgewertet? Es gibt drei verschiedene Blutspuren. Die eine ist eindeutig vom Menschenblut, dann gibt es aber auch Tierblut und Theaterblut an einigen der Möbel und Ritterrüstungen. Vermutlich haben da zwei Menschen miteinander gespielt. Wir haben ein perfektes Täterprofil. Ein japanischer Kriminalist hat sich eingehend mit den Samurais auseinandergesetzt und mit den Menschen, die auf Schwerter und all den Kram stehen. Dank seines Computerprogramms konnten wir den Täterkreis einengen. Das klingt verheißungsvoll. Was aber, wenn der Täter kein Samurai, sondern ein einsamer Ritter ist? Man muss die Resultate mit Intelligenz übertragen, nicht einfach eins zu eins. Das Programm sagt, dass der Täter in Kyoto geboren wurde. Das ist eine japanische Stadt mit 5 Buchstaben. Der erste Buchstabe ist ein K. Überträgt man das auf intelligente Weise auf die Schweiz, dann wurde unser Täter in Könitz geboren. Und wenn der Täter ein Deutscher war? Dann suchen wir eine deutsche Stadt, die 5 Buchstaben hat. Moment, K. Köln. Köln. Also, wenn man das mit OE schreibt, sind das 5 Buchstaben. Aber Könitz ist viel wahrscheinlicher. Wir müssen jetzt nur noch einen Mann finden, der in Könitz mit einem Schwert auffiel. So viele können das nicht sein. Da sich die Ermittlungen der Polizei auf ein Territorium beschränkten, das fernab meines Büros lag, fuhr ich beruhigt zu meinem Klienten, um ihm die schlechte und die gute Nachricht zu überbringen. Mein Bruder lebt? Ja, ja, das weiß ich schon. Ach, das wissen Sie schon? Er hat mir eine SMS geschickt. Und wo steckt er? Er hat sich einem Schamanen angeschlossen und möchte die Menschheit vor den Übeln des Besitztums warnen. Ha. Und was ist die gute, schlechte Nachricht? Ihr Bruder hat einen Menschen getötet. Das ist ja kompletter Blödsinn. Er würde höchstens sich selber was antun. Er hat davon geträumt, einen Menschen zu töten. Der träumt nicht ab und zu mal solche Träume. Sie haben auch Mordfantasien. Ja, ja, das muss wohl in der Familie liegen. Aber wir töten nicht, wir spielen nur. Das habe ich heute schon einmal gehört. Mein Bruder ist verrückt, aber harmlos. Glauben Sie mir, Er hat mir gesagt, dass jemand sein Schwert missbraucht habe. Und jemanden damit geköpft hat. Ja, so hat er das nicht gesagt, aber er sagte, dass er das Opfer an einen würdigen Platz gelegt hat. In eine Burgruine. Das kann schon sein. Er ist kein Mörder. Er ist vielleicht ein Helfer. Er wollte mir nicht verraten, wen er schützt, aber es kann sich eigentlich nur um eine Frau handeln. Zusammen mit dem Polizisten und einem Haftbefehl traf ich auf dem Gestüt ein, auf dem Frau Ritter arbeitete. Als sie uns sah, wurde sie ein paar Zentimeter kleiner. Sie tätschelte ein Pferd, als wolle sie sich für sehr lange Zeit verabschieden. Ich wollte das nicht. Das Schwert war so schwer und ich rutschte aus. Sie haben einen Menschen ungewollt geköpft? Wie soll das gehen? Wir haben gespielt. Köpfen, Rädern, Hängen, alles ganz harmlos. Wenn das harmlos ist, möchte ich nicht wissen, was Sie so treiben, wenn es Ihnen ernst ist. Im Namen des letzten Samurai, Sie sind verhaftet. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie in Könitz geboren wurden? Ich? Nein. Sie haben soeben die Illusion des perfekten Computerprogrammes zerstört. Die Frau ist eine notorische Lügnerin. Sie hat Ditford angerufen und ihn gebeten, die Leiche des Geköpften zu entsorgen. Und mir erzählte sie, dass sie die Leiche lediglich aufgefunden hat. Und Sie haben ihr natürlich geglaubt, Maloney. Das ist typisch. Wenn Männer mit ihren Hormonen denken, dann geht alles schief. Es war sein Schwert und ich wusste mir nicht anders zu helfen. Da war überall Blut und der Kopf, es war grauenhaft. Aber nach einer Weile wurde ich ganz ruhig. Ich glaube, ich funktioniere perfekt in Stresssituationen. Ich dachte, wenn ich die Sache offensiv angehe, mache ich mich weniger verdächtig. Und wo steckt Ditford jetzt? Der ist schon längst wieder auf einem anderen Trip. Männer sind unstet. Nur wir Frauen können Ziele hartnäckig verfolgen. Dann verfolgen Sie jetzt hartnäckig das Ziel, ein paar Jahre hinter Gittern in Schönheit zu überstehen. Sie werden hier noch zum Poeten. Eines Tages werden Sie das Wort zum Sonntag verkünden und endlich den Polizeidienst quittieren. Ich hab's, Maloney. Wenn diese Frau nicht in Könitz geboren wurde, dann in Kyoto. Das ist genial. Darauf wäre außer mir niemand gekommen. Geben Sie zu, dass Sie eine getarnte Japanerin sind, Frau Claudia Hitarita-Sushi oder so. Die Frau hatte resigniert und wehrte sich nicht. Als der Polizist ihr anbot, einen japanischen Dolmetscher zu organisieren, nickte sie nur. Ich fuhr derweil zurück in mein Büro und schaltete den Fernseher an. Da sah ich, wie mein Klient in einem Werbespot verkündete, dass jeder Mann mit seiner Methode Millionär werden könnte. Dumm nur, dass jeder Mann und Meloni ganz unterschiedliche Männer sind. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Meloni. Sie hörten im tiefsten Mittelalter.